Herz hinein. Immer tiefer in deine Liebe hinein. Immer tiefer hinein in deine Herrlichkeit. Immer höher, immer weiter, immer tiefer hinein. Oh, wir tauchen ein. Wir tauchen ein. Weißt du, er ist da. Jesus ist da. Und wir tauchen ein. Wir tauchen ein in seine Gegenwart. Wir tauchen ein in ihn. Wir empfangen von ihm. Du empfängst von ihm. Er gibt dir alles, was du brauchst. Er gibt dir alles, was du brauchst. Alles ist da für dich. Alles ist möglich für dich. Alles ist da. In seiner Gegenwart ist alles da. Oh, tiefer. Geh tiefer. Geh tiefer. Geh tiefer. Bleib nicht stehen. Geh weiter. Geh tiefer. Geh tiefer. Geh tiefer. Tiefer. Tiefer. Die Tiefe ruft der Tiefe zu. Oh, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Die Tiefe ruft der Tiefe zu. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wenn du irgendwas hast, was deine Seele vielleicht noch bedrückt, wenn du irgendeinen Umstand hast, für den du schon lange betest, oder wenn da Krankheit ist, gib's ihm. Wirf deine Sorgen auf ihn. Gib's ihm. Halt's nicht länger fest. Gib diese Steine, gib diesen Rucksack ab. Alles ist möglich in seiner Gegenwart. Nichts ist unmöglich. Heilung ist da. Befreiung ist da. Alles ist da, was du brauchst. Lösungen sind da. Lösungen, Lösungen, Lösungen sind da. Du bist erlöst, erlöst, erlöst. Und es sind Lösungen da. Lösungen, Lösungen, Lösungen. Und ich habe so ein Bild gesehen, wie da so eine richtig dicke schwarze Wolke war. Und je mehr wir unseren Herrn gepriesen haben und gelobt haben, umso mehr ist über der Wolke die Sonne aufgegangen. Und je mehr diese Sonne geschienen hat, umso mehr ist die Wolke verschwunden. Weißt du, wenn wir ihn anschauen, unseren Herrn, wenn wir ihn loben und preisen, dann verschwinden diese Wolken, die uns bedrängen möchten, die uns bedrücken möchten, diese Sorgen, die uns beschweren möchten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf ihn schauen, auf ihn. Weißt du, nur auf ihn. Gott sagt dir heute, schau auf mich, vertrau mir, glaube mir, glaube mir. Ich mein's gut mit dir. Ich liebe dich. Egal was war, egal was gerade im Sichtbaren ist, ich liebe dich. Und ich bin alle Zeit für dich. Alle Zeit. Keine Sekunde bist du ohne mich. Ich bin da. Ich bin für dich. Du bist mein und ich bin dein. Du gehörst mir. Wer sollte gegen dich sein? Wer sollte gegen dich sein, wenn ich für dich bin? Wer sollte gegen dich sein? Oh, schau, schau auf mich. Weißt du, er zieht dich heute. Er zieht dich tiefer, tiefer, tiefer an sein Herz, tiefer hinein in seine Liebe, tiefer hinein und gleichzeitig höher, höher im Geist, höher im Geist. Weißt du, da wo unser Herr ist, da brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten, da brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen, sondern da können wir loslassen. Oh, lass los, lass los, lass los, lass los. alles los. Lass einfach los. Lass einfach los. Lass einfach los. Lass einfach los. Lass einfach los. Lass einfach los. Und vertraue mir. Rabaseyore. Shabareyore. Shabareyore. Shurabaraseyo. Shuramendare. Zoramendare. Zoramendare. Sharabaseyore. Shokareyore. Shokareyore. Shokareyore. Was nicht von mir ist, das geht jetzt weg. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Seine Gnade ist da. Seine Barmherzigkeit ist da. Gott ist da. Nie mehr brauchst du dich zu fürchten. Nie mehr bist du alleine. Gott ist da in dir. Du hast alles, was du brauchst. Alle Zeit. Du bist nie alleine. Und er liebt dich. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich, Micha. Er liebt dich, er liebt dich, Günther. Er liebt dich, er liebt dich, Roland. Und ich, Fabian. Er liebt euch so sehr. Und der das Beste für euch vorbereitet. Alle Tage eures Lebens. Alle Tage. Und er sagt dir, sei mutig und kühn und geh voran in meiner Kraft und in meinem Feuer. Alle Tage, alle Tage, alle Tage bin ich da, bin ich bei dir. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, und jetzt wollte ich noch fragen, hat jemand von euch irgendwas gesehen, ein Bild gehabt, einen Eindruck? Dann dürft ihr gern ans Mikrofon kommen und das weitergeben. Der Himmel ist offen. Fragt einfach, Heiliger Geist, was hast du für mich? Und dann fass einfach Mut und komm nach vorne. So wird es aktiviert, indem wir aufstehen und es weitergeben, was wir haben. Ich hatte jemanden, der Nervenschmerzen hat. Gibt es jemanden, der hier ist, der Nervenschmerzen hat? Immer wieder Nerven, du? Okay. Dann komm her, dann beten wir für dich. Weißt du, der Himmel ist offen, Heilung ist da, egal wie sich das Ding nennt. Nervenschmerzen, in Jesu Namen befehle ich jetzt, diesen Schmerzen zu weichen in der Kraft und Autorität Jesu. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jede Krankheit besiegt hast. Ich spreche Nerven nach der göttlichen Schöpfungsordnung in Jesu mächtigem Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Glory, glory, glory, glory. Danke, Herr. Herrlichkeit. Danke, Herr. Tauch sie ein. Tauch sie ein. Tauch sie ein. Tauch sie ein. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Ich sehe wie so ein Herrlichkeitsbad für deine Naufe. Amen. Also ich hatte so empfunden, wie wenn Gott sagt, willst du noch mehr, noch mehr. Und ich habe das schon so ein bisschen so als unverschämt so empfunden, weil ich hatte irgendwie den Wunsch, noch mehr. Egal, was man schon erlebt hat, er meint immer, willst du noch mehr, mehr. Und dann sehr, wie sehr möchtest du es? Ich möchte es so sehr, ich möchte so sehr noch mehr. Und da habe ich irgendwann erkannt, ja, er will auch so sehr, dass wir noch mehr bekommen von ihm. Ne? Und dann dachte ich, ja, ich will total durchdrungen sein von seinem Wesen, von seinem, ja, von ihm. Und dann habe ich, dann kam ich, ja, aber Jesus war nicht ohnmächtig, ja, sondern er hatte Autorität. Dann sah ich so ein goldenes Zepter und ich habe dann so wie so einen Maikäfer auf dem Rücken gesehen und dann so einen riesen Finger und dann hat der Maikäfer quasi mit seinem Beinchen am Finger, dann konnte man ihn umdrehen. Und ich habe so empfunden, vielleicht, dass manche oder vielleicht in manchen Bereichen kommt man sich vielleicht noch vor wie so ein Maikäfer. Aber Gott sagt dann so, nein, du bist ein Adler. Und in dem Moment sah ich dann halt einen Adler mit ausgestreckten Flügeln, dass man, der lässt sich einfach nur tragen. Und in dem Moment haben wir auch unsere Hand am Zepter, am goldenen Zepter und mit seiner Autorität sind wir verbunden, wenn wir uns einfach nur tragen lassen vom Geist, ihm vertrauend, ja, leben und wandeln. Amen. Ja. Sonst noch jemand, der was sagen möchte? Gut, dann geben wir das Mikrofon weiter an den Tobi. Psalm 106 sagt, preist den Herrn, denn er ist gut. Amen. Amen. Gott ist gut, weißt du, und wir sind aus ihm gut gemacht. Er hat uns wirklich als Meisterstücke geschaffen. Wusstest du das, dass du ein Meisterstück bist aus Gottes Hand? individuell. Jeder von uns ist verschieden, aber jeder ist ein Meisterstück Gottes. Wie kostbar, wie wertvoll, wie einzigartig er uns geschaffen hat. Und weißt du, ja, wir können immer mehr im Bewusstsein wachsen, einfach wer wir sind aus Gott. Das brauchen wir alle immer mehr. Ja? Immer mehr brauchen wir dieses Bewusstsein, wer wir sind als Söhne und als Töchter Gottes. Wir müssen immer mehr uns bewusst werden, dass wir Autorität haben hier auf dieser Welt. Autorität, die uns von Jesus gegeben wurde. Wir sind Söhne und Töchter Gottes hier an seiner Stadt. Amen. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Er hat eine Machtdemonstration gemacht, also war einfach so, ja. Jesus ist hier aufgetreten, er hat den Teufel in seine Schranken verwiesen, er hat den Teufel letztlich besiegt, ja, durch das Erlösungswerk. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er hat gesagt, ich sende euch einen, den Heiligen Geist, das wird euer Beistand sein, der wird mit euch sein und jetzt seid ihr an der Reihe. Und zwar genauso wie er war, so sind wir in dieser Welt. Ja, und ja, da ist noch ein bisschen Potenzial, also spreche ich auch für mich, ja, da können wir noch ein bisschen wachsen, ja, da können wir alle noch ein bisschen wachsen, ja, aber wir lassen uns führen, wir lassen uns leiten, ja, auch Paulus hat gesagt, ja, eins mache ich jage dem nach, ja, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist, ja, ich lasse das hinter mir, was vergangen ist und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist, ja, weißt du, lass uns ausstrecken, lass uns fokussieren, lass uns lass uns einfach den Staub von den Füßen schütteln, ja, wenn irgendwo mal nicht läuft, ja, und lasst uns einfach weitergehen, ja, es ist einfach immer, immer vorwärts. Bei Gott gibt es nur eine Richtung und diese Richtung ist vorwärts. Es gibt nie zurück, es gibt nur von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ja, es gibt nur ein Leben in ihm von Kraft zu Kraft, ja, es gibt immer nur aufwärts bei ihm, aufwärts, immer nur aufwärts, dieses Leben geht immer nur aufwärts und ich sag dir, wir haben von ihm die Autorität bekommen, auch wirklich unseren Stand einzunehmen und das zu proklamieren. Wenn Dinge noch in unserem Leben sind, wenn Mangel in unserem Leben ist, wenn Krankheit in unserem Leben ist, uns wurde die Autorität gegeben, darüber zu herrschen. Uns wurde die Autorität gegeben, über Mangel zu herrschen. Wenn du göttliche Versorgung brauchst, dann greif sie dir. Dann greif sie dir, ja. Wenn du göttliche Gesundheit brauchst, dann zieh sie dir und mach dir bewusst, sie steht mir zu. Sie steht mir zu. Ich meine, du kannst dir im Wort nachlesen. Wir haben draußen, unser Pastor hat eine schöne Liste gemacht zu verschiedenen Themen, zum Thema Heilung, zum Thema einfach Gerechtigkeitsbewusstsein. Zieh dir die Bibelstellen rein. Ich meine, die Bibel ist voll einfach von Aussagen Gottes über diese Themen. Ja? Gib dir das Wort, ja, und füll dich einfach mit dem, dass du stark wirst in dem. Ja? Weil das ist wirklich, Autorität im Geist ist entscheidend. Ist entscheidend, ja. Ich habe jetzt, fällt mir gerade ein, ich habe jetzt gesehen, ist so ein interessanter Vergleich, The Chosen, die TV-Sendung, ja, wo sie Jesus Leben verfilmen, da haben sie jetzt neue Sachen produziert, da habe ich ein Video gesehen, wie sie die Szene gefilmt haben, wie Petrus auf dem Wasser geht, wie Jesus ihn rausholt, ne, und es war halt, die haben da einen riesen Aufbau gemacht, ne, und da stand irgendwie drunter so ein Kommentar, irgendwie auf dem Wasser zu gehen erfordert ziemlich viel Training, ja, also jetzt für diese Filmszene, ja, und dann kam mir jetzt so, und da dachte ich, ja, wenn du im Natürlichen was versuchst, erfordert es ziemlich viel Training, ja, aber als damals Petrus zu Jesus aufs Wasser gegangen ist, hat es nur einen Glaubensschritt gefordert, ja, und das ist wirklich dieser Unterschied, den es macht. Wenn wir versuchen, aus dem Natürlichen raus, aus unserer eigenen Kraft irgendwas zu machen, ja, dann, ich meine, klar, du kannst mit Training, wenn du dich konditionierst und wenn du dich anstrengst, kannst du einiges erreichen, ja, ist so. Aber ich meine, auch spätestens an diesem Beispiel, wenn es darum geht, auf dem Wasser zu gehen, ja, da kommst du mit deinen natürlichen Kräften halt sehr schnell ans Ende, beziehungsweise gar nicht weit, ja. Und Und so kannst du es hernehmen für alle Bereiche deines Lebens. Ja, wie gesagt, wenn irgendwo Mangel ist in deinem Leben, du kannst natürlich versuchen im Natürlichen, und ich meine, Gott hat uns Weisheit gegeben, auch wie wir mit unseren Finanzen, wie wir mit unseren materiellen Dingen einfach auch richtig umgehen. Aber du kannst versuchen, das natürlich zu lösen und kannst sagen, ja, hier und da, vielleicht kann man vielleicht noch irgendwas sparen oder da, muss ich mal gucken oder wieder was. Aber du kannst auch hergehen und kannst wirklich im Geist es freisetzen, kannst wirklich Autorität nehmen, kannst in diese Situation reinsprechen und wirklich dem Fresser befehlen, dass er weicht zum Beispiel, ja, dass er weicht. Weil ich meine, oftmals sind es einfach Attacken des Teufels, die auch versuchen, uns anzuschießen, ja, egal in welchem Bereich. Aber wir haben die Autorität, wir haben die Vollmacht bekommen, durch Jesus in uns wirklich da reinzusprechen, zu proklamieren, ja, dass wir sagen, hey, Teufel, Schluss jetzt, aus jetzt, ja, oder Krankheit, aus jetzt, Teufel, ja, irgendwo diese Attacken, irgendwo wieder ein Symptom oder wieder irgendwas, Schluss jetzt, aus jetzt, jetzt ist vorbei, ja, wir haben wirklich die Autorität, da hinzustehen, da zu proklamieren, und zwar für unser eigenes Leben und für das Leben auch um die Leute, die um uns rum sind, in unserer Familie. Wir haben Autorität, in unsere Familie reinzusprechen. Wir haben Autorität, an unserem Arbeitsplatz reinzusprechen. Wir haben Autorität, und das machen wir dann als Gemeinde auch. Wir haben als Gemeinde, als Versammlung Autorität, in ganze Bereiche, in unser Land reinzusprechen. Deswegen treffen wir uns ja auch regelmäßig zum Gebet, weil da einfach Power drauf ist. Da ist Power drauf und Power, wirklich was zu verändern. Ja? Und glaubt es, ja, nicht nur wenn du hierher kommst und wenn wir uns vor der Schule oder im Gottesdienst versammeln und für eine Sache beten, glaub wirklich, dass wenn du alleine zu Hause wirklich mit Gott Gemeinschaft hast und einfach in eine Sache reinsprichst, ja, dann glaube, dass es wird, was du sprichst. Glaube das, zweifle nicht länger dran, sondern glaube das, was du sprichst, hat Macht, was du sprichst, hat Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Lasst uns wirklich da kühn wirklich reingehen, ja, und lasst uns reinsprechen in unserer Familie, wenn du irgendwo siehst, weißt du, wo was schief läuft, wenn Beziehungen einfach kaputt sind oder auseinandergegangen sind. Lass uns das proklamieren. Lass uns einfach reinsprechen. Hey, Teufel, es ist Schluss damit, dass du weiter irgendwelche Beziehungen kaputt machst oder zerstörst, ja? Und wir setzen das frei und sagen, Gott, stell diese Beziehung wieder her. Und das hat Autorität, das hat Macht, ja. Weißt du, dieses Bewusstsein dieser geistlichen Autorität, ja. Natürlich kannst du im Natürlichen versuchen, Gespräche zu führen und kannst sagen, ja, jetzt spreche ich mal mit dem, zum Beispiel, wenn es um Beziehungen geht, ja. Natürlich kannst du das machen und du kannst auch Leute ermutigen und aufbauen und so weiter. Das kannst du alles tun. Aber den wahren Unterschied macht wirklich unser Gebet und unsere Proklamation, und wenn wir wirklich im Geist in diese Dinge reinsprechen, das macht den wahren Unterschied, und das ist unser Leben da. Dazu hat Gott uns berufen, ja. Er hat uns, ja, ich meine, wir sind halt Himmelsbürger, ja, die alle, oder nicht alle, einige um uns herum, die noch keine Himmelsbürger sind, das sind einfach, ja, ich meine, die brauchen es auch, aber die können halt nur mit dem hantieren, was sie irdisch zur Verfügung haben. Aber wir haben die Autorität des Himmels, die in uns ist, ja. Wir haben alles, was im Himmel ist, steht uns zur Verfügung, ja. Göttliche Gesundheit steht uns zur Verfügung. Überfluss in Finanzen, Überfluss. Ich meine, im Himmel sind die Straßen aus Gold. Kann man mal ein bisschen runterziehen, ja, ich meine, wir haben einen wunderschönen Teppich, aber ich meine, stell dir diesen Teppich mal golden vor, das wäre doch auch nicht schlecht, ja. Nicht, dass es das braucht, aber lasst uns wirklich dieses Bewusstsein haben und sagen, ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was ich jetzt in diesem, jetzt momentan in meinem Leben sehe, sondern ich will mehr, ja, ich will mehr. Ich will eben, dass in meiner Familie, dass in meinem Arbeitsplatz, dass alles um mich herum wirklich erfüllt wird von der Herrlichkeit, dass wirklich Frieden herrscht, wo ich bin. Dass die Freude sich ausbreitet, wo ich bin. Dass die Liebe Gottes übernimmt, wo ich hinkomme. Ja, lass uns das wirklich freisetzen und lass uns in diesem Bewusstsein gehen. Weil wir können Atmosphären verändern. Wir können das. Du kannst irgendwo hingehen, Man, lass dich leiten, auch da ist sinnvoll, Weisheit, ja, walten zu lassen, aber und wenn du dir, ja, du musst nicht immer Vollgas irgendwo rein, aber und wenn du dir unsicher bist, weißt du, was du zumindest machen kannst? Du kannst zumindest in Sprachen beten. Du kannst innerlich in Sprachen beten, ja? Wenn du einfach eine Situation beobachtest, wo du denkst, gefährlich, ja, wie auch immer, dann kannst du zumindest in Sprachen beten. Du kannst innerlich sagen, hey, ja, wenn du nicht weißt, was du im Natürlichen sagen sollst zu einer Situation, sprich in Sprachen, ja. Und dann gibt dir Gott vielleicht Worte, was du aussprechen kannst oder was auch immer. Aber es geht um das Wahrnehmen wirklich unserer Autorität, was Gott wirklich für uns bereitet hat. Wir, ja, Jesus hat es uns vorgelebt und wir sind hier eben wie er in dieser Welt. Ja? Und es geht darum, Reich Gottes zu bauen. Es geht darum, den Teufel, wo er noch irgendwo es geschafft hat, irgendwo reinzuschießen, ihn in seine Schranken zu weisen und sagen, Teufel, so nicht. Ja? Wenn du es bis jetzt noch geschafft hast, dann ist jetzt vorbei. Ja? Und lasst uns da reinsprechen, lasst uns aufstehen. Ja? Wenn ja, ich meine, Jesus in uns ist der ultimative Sieger über alles, über alles, über alles. Weißt du, egal was uns entgegenschlägt, Jesus in uns ist stärker. Er ist stärker. Er hat bereits überwunden. Er ist der Überwinder, der in uns lebt. Und dann ist es egal, was uns entgegenkommt. Ja, es kann natürlich in deiner Seele sich schmerzvoll anfühlen, es kann körperlich vielleicht mal herausfordernd sein, aber Jesus ist Sieger und wir stellen uns auf diesen Sieg. Wir sind Sieger mit ihm, wir sind Könige unter ihm, dem obersten König. Ja? Und so leben wir, so herrschen wir und so bauen wir Reich Gottes. Amen. Amen. Amen. Amen. Ja, genau, so wie es Tobi gesagt hat, ist es. Wir haben nicht nur Autorität für unser eigenes Leben bekommen, sondern auch für die um uns rum. Und ich habe vor kurzem mal so ein Bild gesehen, weil es geht ja auch um die Früchte des Geistes. Ja? Kennen wir alle? Schon mal gehört? Und auch drüben ist dieses schöne Bild von der Regina, wo dieser Baum ist mit den Früchten und da hängen dann so Bananen dran und Äpfel und Räubchen und das ist ganz schön. Und vor kurzem habe ich mal gehört, eigentlich hat der Baum ja nichts von seinen Früchten, oder? Ich meine, er hatte eigentlich nur Geschäfte mit, also jetzt sage ich mal. Also, weil ich meine, er hat ja nichts davon. Ich meine, sie kommen automatisch hervor, so wie ja unsere Früchte auch automatisch hervorkommen, indem wir uns erfüllen lassen, indem wir einfach wachsen, indem wir uns bescheinen lassen vom Herrn, kommen die Früchte einfach so hervor. Und diese Früchte sind ja eigentlich für uns zum Beispiel, dass wir Nahrung haben. Die Früchte des Baumes sind für andere. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir haben so viel bekommen vom Herrn. Wir haben Autorität bekommen, das Licht ist in uns. Wir haben, ja, wir bekommen immer mehr Liebe, immer mehr Freude, immer mehr Langmut, Sanftmut. Und das sind alles Dinge, die sind auch für uns, aber auch für andere. Und wir können damit wirklich so viel bewirken. Und es ist einfach unser Job hier. Ich bin jetzt gerade dabei zu den Vorbereitungen für unsere Kinderfreizeit und da geht es auch um Paulus, so wie es der Tobi auch schon erwähnt hat und auch um die Apostelgeschichte und ich dachte mir so, ha, irgendwie, die Kinder haben das alles schon gehört und irgendwie muss ich was Neues bringen. Deswegen dachte ich mir, geht es dieses Jahr um Apostelgeschichte 29. So. Guck mal, wer sich auskennt. Gut, gibt's nicht. Genau, weil ich habe es mir angeguckt, weil Apostelgeschichte 28 endet ja total offen. Die meisten Bücher in der Bibel und ich glaube alle haben ja einfach ein vernünftiges Ende. Also entweder verabschiedet sich einer oder er sendet Grüße oder macht irgendwas anderes oder die Geschichte ist abgeschlossen. Aber die Apostelgeschichte endet einfach irgendwo. So, ja, Paulus war halt da und war halt da, fertig. So, und es ist einfach so, die Apostelgeschichte ist nicht fertig. Die Apostelgeschichte geht nämlich weiter in Apostelgeschichte 29, was du bist. Und das finde ich einfach so stark, weil auch wie wir es am Sonntag gehört haben, das Reich Gottes muss gebaut werden, es wird beschleunigt gebaut, es geht weiter. Aber Gott macht es nicht souverän, sondern auch schon Jesus hat ja seine Jünger einfach genommen, hat die ausgebildet, hat die ausgesandt, hat die weitergeschickt. Weil Jesus hat ja sagen können, okay, jetzt kommt der Heilige Geist, der macht das alles von sich selber, ihr habt keinen Stress mehr, wartet einfach, bis ich wiederkomme und dann ist alles cool. Hat er nicht gesagt. Er hat uns einen ganz klaren Auftrag gegeben, wir sollen rausgehen, wir sollen alle Nationen zu Jünger machen, wir sollen sie auf den Namen Jesus taufen. Und das hat er uns gesagt und das ist auch noch heute mein Auftrag. Und darin müssen wir wirklich gehen, in dem, was wir von Gott bekommen haben, in der Autorität, in der Liebe, in der Kraft, in der Freude, in der Langmut, in der Sanftmut, im Kranken heilen, im Dämonen austreiben, im Tote auferwecken. Das ist unser Job und es ist nicht nur ein Job von 5 Leuten pro 5 Millionen, sondern das ist wirklich, jeder hat diesen Job. Und es ist auch gar nicht schwer und du hast auch alles, was du brauchst. Und die Menschen brauchen dich wirklich. Die Menschen brauchen dich so sehr. Woher sollen sie es denn haben, wenn nicht von dir? Weil Jesus lebt halt in dir und du bist da, um ihn weiterzugeben. Und wenn du sagst so, ja, aber ich treffe ja niemanden und so, das stimmt auch nicht. Also ich meine, ich treffe wenig Leute in meiner Arbeit, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, meine Arbeitskollegen werden irgendwann gelangweilt davon, wenn ich ihnen jeden Tag von Jesus erzählen würde. Genau. Und man muss einfach die Chancen nutzen, die einem bieten. Heute war zum Beispiel ein neuer Lieferant da, der das Getränk liefert. Den kannte ich noch nicht. Und dachte ich mir so, okay. Und dann habe ich gesehen, der hatte so an den Ohren Neurodermitis. Es war ein junger Kerle und dann habe ich gesagt, hey, hast du Neurodermitis? Und er so, ja, schon ganz lang und überall. Und er hat schon alles versucht, nichts hat was gebracht. Dann habe ich gesagt, du pass auf, darf ich für dich beten? Wir beten hier durch Jesus und Jesus heilt die Menschen, wir erleben das voll oft. Hat er gemeint, ja, wie läuft das ab? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja dann die Hand auf deine Schulter legen und dann für dich beten und so. Und er so, oh nee, das kann ich nicht machen, ich bin kein Christ. Weil das war klar, dass er Moslem war, es war glaube ich in Türkei. Und dann habe ich gesagt, ja, aber macht nichts. Er so, nee, das ist nichts für mich. Und dann dann war man in einem total tollen Gespräch und dann sind wir so aufs Evangelium gekommen und dann hat er Fragen gestellt, was ist der Unterschied zwischen Katholiken und Evangelischen und so. Und ich meine, das wusste er alles nicht. Und dann irgendwann sind wir wirklich aufs Evangelium gekommen und dann habe ich gesagt, ich hatte 28 Jahre lang Angst vorm Sterben, weil ich wusste, dass Sünde in meinem Leben ist. Und ich wusste, dass wenn ich jetzt sterbe, schaffe ich es nicht in den Himmel. Und dann sagte er, ich weiß auch, wenn ich so weitermache, komme ich in die Hölle. Und wenn das ein junger Mann zu dir sagt, dann weißt du, okay, er weiß, worum es geht. Weil Moslems haben nie eine Heilsgewissheit. Bei Moslems ist es immer eine Zitterparty. Bis zum letzten Moment reicht's, weil sie müssen immer gucken, mache ich genügend gute Werke oder überwiegt das, was ich schlecht mache. Das heißt, sie leben ihr ganzes Leben in dieser Zitterparty, komme ich in den Himmel oder lande ich für immer in der Hölle. Und ich meine, ich habe ihm das dann erklärt und so und dann habe ich ihm auch gesagt, das ist nur ein Gebet und ob er es mit mir sprechen will, wollte er jetzt nicht, aber er hat den Flyer mitgenommen mit dem Gebet. Und das sind einfach diese Gelegenheiten und wir dürfen den Heiligen Geist bitten, so Heiliger Geist, bitte schenk mir einfach die Gelegenheiten, schenk mir die Optionen, auch wenn du sagst, okay, ich komme wirklich vielleicht nicht oft mit Menschen in Kontakt oder wie auch immer oder ich traue mich nicht, dann bitte den Gott einfach drum, sag, Herr, bitte zeig mir einfach, mit wem ich sprechen darf, mit wem darf ich das Evangelium teilen, wo darf ich einen Samen sehen. Wir haben es auch vor ein paar Wochen gehört, du musst nicht jedes Mal ein super A bis Z evangelistisches Gespräch führen, sondern oft sind Samen einfach, die du siehst. Indem du vielleicht jemanden, ja, sagst, Jesus liebt dich, hat dir das schon mal einer gesagt oder darf ich für dich beten oder wenn du von Arbeitskollegen mitbekommst, sie haben Probleme, sie sind krank, weil gerade Arbeitskollegen erzählen einem ja fast alles. Also so war es bei mir immer in den Arbeitsstellen. Man arbeitet jahrelang miteinander und man hat schlecht geschlafen. Dann kommt, oh, ich habe so schlecht geschlafen. Kannst sagen, ja, warum hast du schlecht geschlafen? Ja, weil mein Rücken wehtut. Und so, ha, super. Also super soll ich vielleicht nicht sagen, aber sag, oh ja. Also bei mir kommt dann schon oft so, oh ja super, der hat was, da kann ich beten. Also, aber das ist immer nicht gut, wenn wir das laut sagen. Genau. Nein, aber wirklich, ja, ergreift diese Gelegenheiten beim Schopfe wirklich. Ergreift es, geh da kühn rein. Und wie gesagt, du musst es nicht von dir selber machen, du kannst gar nichts von dir selber, das ist das Gute daran, sondern du musst einfach, wie wir es gehört haben, wirklich aufs Wasser gehen und sagen, okay, Herr, ich weiß, du machst es eh in mir, ich kann gar nichts dazu, deswegen bete ich jetzt halt einfach in deinem Namen. Und dann guck halt, was passiert. Und es wird was passieren. Vielleicht siehst du es nicht gleich, vielleicht siehst du es morgen nicht, aber der Heilige Geist tut was und Jesus macht was. Und du kannst dir einfach auch diese Liebe ziehen. Wirklich, wenn du sagst, boah, ich weiß aber gar nicht, ich habe gar kein Erbarmen für die Menschen und irgendwie ist mir das alles wurscht und so. Dann sag einfach, Heiliger Geist, bitte füll mich mit der Liebe zu den Menschen. Füll mich mit dem Erbarmen. Wirklich, lass mich sehen, wie sie leiden. Lass mich sehen, wirklich, ja, wo sie hingehen am Ende des Tages. Ich bete öfter mal, ja, schenk mir wirklich Offenbarung über die Hölle. Zeig mir das wirklich, wo die Menschen hingehen. Ich glaube, das ist wirklich ein gefährliches Gebet, weil ich glaube, wenn wir das mal wirklich erfahren, wenn wir das sehen, was die Hölle bedeutet, dann ist es, glaube ich, das ist wirklich übel. Aber ich möchte es wirklich wissen, weil ich möchte noch mehr diesen Antrieb haben, die Menschen davon zu retten, die Menschen davon zurückzugreifen, weil die Leute gehen ja einfach in diesem Strom. Die wissen ja gar nicht, weil ihnen keiner das Evangelium erklärt. Sie wissen gar nicht, dass sie falsch gehen. Sie wissen gar nicht, dass sie schnurstracks in den Tod laufen, ins Verderben. Und wir sind da, um sie wirklich rauszuziehen. Wir können das nur machen, sonst macht es keiner. Deswegen wirklich streck dich danach aus, wenn du es noch nicht so hast. Sag, Herr, bitte, gib mir dein Herz für die verlorene Welt. Schenk mir dein Herz für die Kranken, für die Leidenden, für die Alleinigen. Und wirklich breite das Reich Gottes aus. Du bist da, um Reich Gottes zu bauen. Du, jeder Einzelne. Und keiner hat eine Ausrede. Weil jeder, wirklich jeder Einzelne ist gebraucht. Und wir sind wirklich eine Armee, die zusammen Reich Gottes bauen. Amen. Amen. Ja, und wenn nicht wir, wer sonst? Wir sind gefüllt mit allem, was wir brauchen. Wir sind gefüllt mit dem Heiligen Geist und wir dürfen diese Liebe durch uns fließen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, ich verliere den Fokus und denke, ah, ich vergleiche mich mit anderen, denn die anderen, die können das besser wie ich oder das ist nicht meins. Also so, wie soll ich so ein Gespräch anfangen oder, aber ich will uns heute Abend herausfordern, steig aus dem Boot, so wie es Sabrina gerade gesagt hat, lass uns in diesen Liebesstrom eintreten und wir müssen uns wirklich zu bereit, wirklich dahinstellen und sagen, Herr, fließt du durch uns, lass deine Liebe fließen, leg du uns die richtigen Worte in den Mund, das können wir nicht aus uns raustun, wir können nicht das aus einem menschlichen Wollen raustun, weil dann wird es verkrampft, sondern wir können sagen, Herr, bereite du den Ackerboden in unserem Umfeld vor und fließt du durch uns, dass wir diesen Samen streuen dürfen, dass wir deine Liebe weitergehen dürfen. Schenk du uns deine Augen, dass wir unser Umfeld durch deine Augen sehen dürfen, dass diese Liebe wirklich fließen darf durch uns. Jeder von uns trägt die in uns. Jeder von uns, wir sind gerettet, wir haben einen Heiligen Geist in uns, aber lass unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern lass uns leuchten. Wir dürfen leuchten in diese Welt. Wir dürfen den Unterschied machen, weil wir Jesus in uns tragen. Und es gibt so viele Menschen in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen. In den engsten Familien, bei unseren Arbeitskollegen, im Freundeskreis. Gebrauche du uns, Herr, das soll unser Gebet sein. Und ja, lass uns nicht kleiner werden, wie das wir sind. Wir sind gerettet durch Jesus, wir sind Königskinder, so wie es der Tobi vorher gesagt hat. Wir sind seine Kinder, wir sind gerettet und wir haben wirklich das Beste, was passieren kann. Wir haben das ewige Leben und das dürfen wir in die Welt heraustragen. Ja, lass uns da wirklich nicht vergleichen mit anderen, dass die das besser oder schlechter können, sondern jeder kann das. Jeder kann das und wir dürfen wirklich sagen, Herr, füll du uns, schenk du uns das, dass wir wirklich das auch weitergeben dürfen und dann bereitet er uns Situationen vor. Wir dürfen ins Gespräch kommen, ich habe das bei mir im Geschäft schon oft erlebt, dass es wirklich Kollegen gibt, die dann mit Fragen kommen, die wissen, hey, beim Fabi, da ist was anders, ja, und ich komme mit diesen Fragen und sie sind offen, sie hören dir zu, sie sind offen und Gott schenkt uns dann die Personen, er schenkt wirklich die Situationen, er gibt uns die richtigen Worte in den Mund und da ist Gebet auch unsere Waffe. Wir dürfen wirklich sagen, Herr, ich möchte bereit sein, ich will raus aus dem Boot, ich will wirklich aufs Wasser gehen, ich will diesen Schritt wagen, ich will auch out of the box denken, ich will dich nicht kleiner machen, wie du bist, ich will dich nicht in irgendeine kleine Box und nur, wie wir es vorher gehört haben, nur sonntags irgendwie für mich und ich bin zufrieden und das hat mit mir sonst, ja, und alle anderen sind mir egal. Nee, die Ernte ist reif, ja, wir, und wenn wir es nicht tun, dann macht es niemand. Wir dürfen wirklich aus dem Boot aussteigen und dürfen sagen, Herr, gebrauche mich, ich bin bereit, diesen Schritt zu tun und ja, was mir auch immer wieder neu bewusst wird, ist, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Ja, sondern wir haben das Wort, wir lesen im Wort und wir haben alles in uns, was wir brauchen. Gott schenkt uns das, ja, und nicht, wir müssen das Evangelium neu erfinden oder wir müssen das in gute Worte verpacken oder wir müssen das so packen, dass das ankommt. Nee, das schenkt der Heilige Geist in uns. Wir dürfen uns einfach, er darf durch uns fließen, wir müssen uns bereit machen, so wie es in der Bibel auch steht, sei Ton, ich forme euch, ja, und so nutzt er uns als wirklich als Fluss durch uns und wir dürfen das fließen lassen und dann schenkt er die Situationen und genau, wir dürfen das erleben. Genau, lasst uns gemeinsam fließen. Amen. Lasst uns gemeinsam fließen. Ich habe heute im Psalm 139 gelesen, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Woanders steht, dass er uns mit seinen Augen leitet. Und es ist was, was mir für mich ganz tief geht, weil ich mit Kindern arbeite und ich merke, ich kann erst dann mit meinen Augen leiten, also nicht nur bei meiner Tochter, die ich sehr gut kenne und sie mich, ja, also da merkt man, was Beziehung ausmacht. Ich kann Kindern, die nicht zu meiner Familie gehören, auch leiten mit den Augen. Und zwar, wenn ich in Beziehung stehe mit ihnen. Und ich mir dann vorgestellt habe, wie nah muss mir jemand sein, wie nah muss die Beziehung zu einem Menschen sein, dass ich ihn mit den Augen leiten kann. Aus der Arbeit weiß ich, ich gehe mit diesen Kindern durch dick und dünn. Und je mehr dicke Situationen kommen, wenn man so will, desto tiefer wird unsere Beziehung. Und genauso sehe ich das mit unserem Papa Gott. Wie nah müssen wir ihm sein, dass er uns mit seinen Augen leiten kann? Er ist mit seinen Augen immer bei uns. Die Frage ist nur, sind wir mit unseren Augen auch bei ihm? Und wenn wir, also ohne Verdammnis jetzt, gell? Also ich spreche immer auch zu mir. Unsere Augen sind ganz oft ganz woanders, auch meine. Aber wir gehen immer wieder zurück zu ihm, weil er ist eh immer da. Wir sind nicht immer da, wo er ist. Aber auch da. Immer wieder zurück zu Papa. Lauf nie weg von ihm. Lauf immer zu ihm hin. Lauf immer zu ihm hin. Weil er kennt deine Gedanken ohnehin. Lies mal Psalm 139. Er kennt deine Gedanken. Er hat dich gesehen, bevor du geboren wurdest. Das ist so aktuell wie nie zuvor. Er hat dich gesehen, bevor du geboren wurdest. Und er hat da schon dich in sein Buch geschrieben. In sein Lebensbuch. Er kennt jeden deiner Gedanken. Er weiß jetzt schon, was du morgen für einen Käse bauen wirst. Ja? Aber er weiß auch, dass er dich so sehr liebt, dass er mit offenen Armen auf dich wartet, dass du, nachdem du umgekehrt bist, wieder auf seinen Schoß hüpfst. Ja? Also immer wieder zu ihm zurück. Und wir haben jetzt ganz viel darüber gehört, dass wir diese Liebe, die wir von ihm haben, weitergeben sollen. Und auch da finde ich das so wichtig, dass wir uns auch da leiten lassen. Ja, dass man nicht, wie der Tobi sagt, irgendwie so hammermäßig irgendwo reinlaufen und hier alle Wände runterreißen. Nee, lass dich leiten. Das ist eine ganz feine Stimme, die vor allem in der Ruhe gut zu hören ist. Lass dich leiten. Er wird dir sagen, wenn du deinen Mund aufmachen darfst. Bei welchem Kollegen, bei welchem Nachbar, wo es vielleicht dran ist, einfach das zu leben, was er in dich reingelegt hat. Weil, unterschätzt es nicht, die Menschen beobachten dich. Die sehen, wie du sprichst. Die sehen, wie du mit Konflikten umgehst. Die sehen auch, wie du damit umgehst, wenn dir mal ein Fehler passiert. Das ist nicht der Punkt, keine Fehler zu machen. Aber wie gehst du anschließend mit den Fehlern um? Ja? Bist du in der Lage, so zu agieren, wie du denkst, dass Papa das von dir erwartet, ich sage es jetzt mal bewusst erwartet, weil du bist sein Kind, du bist seine Tochter, du bist sein Sohn und du bist an seinem Herz und du hast seine Liebe, du hast sein Herz und aus diesem Herz agierst du anders, als wenn du eben nicht sein Herz hast. Ja? Und das ist total wertvoll, das ist so, so wertvoll. Und geh in diesem Fluss der Liebe. Und wenn du merkst, oh, jetzt wird es schwierig, dann stell dich rein, bis wirklich diese Liebe bis über hier, ne, über Scheitel geht. Und geh dann weiter. Halleluja. Und so gehen wir weiter miteinander. Andreas hat heute Abend sehr gut zugehört. Er hat gehört, dass man auf dem Wasser gehen darf und kann. Jetzt hat er sich überlegt, dass man da ein bisschen noch helfen. Und man kann auch jemand einen Schubs geben, dass er ins Wasser geht. Und habe ich auch immer wieder erlebt in meinem Leben, dass man einen Schubs braucht einfach. Und ihr habt vorher, also ich bin ja nicht so lange hier im Werk, ne? Und ich versuche zu sehen, zu hören, wie die Gemeinschaft, ich sage jetzt, tickt. Und auch vorher hast du gesagt, Astrid, wer etwas weitergeben möchte, was er vielleicht vom Herrn hat, gib es einfach weiter. Also das habe ich jetzt noch nicht gewagt, da bin ich noch nicht aufs Wasser, aber ich habe was gehabt. Und ja, ich habe es bewegt jetzt die ganze Zeit und ich ganz kurz möchte einfach sagen, ich habe einen Feuerwehrschlauch gesehen, der da so reingekommen ist, Wasser spritzend, und auf der anderen Seite war ein Drache, der hat Feuer gespeit. Ne? Und dann kam auf einmal ein Mann, Siegfried hieß der, und er hat den Drachen besiegt. Und er hat ja in dem Blut von dem Drachen gebadet. Ich weiß nicht, ob ihr die Siegfried-Sage kennt. Und dann hat er also einen Schutz, durch dieses Blut, also einen Schutz gehabt, war unbesiegbar. Aber das Dumme war, hinter auf dem Rücken ist ein Blatt draufgefallen, solange der badet hat. Und genau da hat er war er verwundbar. Und mir ist jetzt so einfach gekommen, ja. Achso, und dann habe ich noch gesehen, wie am Schluss einer mit dem Fuß auf den Schlauch getreten ist. Ich bin auch Schwabe. Ja, und dann ist mir so der Vergleich gekommen zu Jesus. Jesus hat sein Leben gegeben und er hat gesiegt und wir sind mit ihm in den Tod gegangen und wir sind untergegangen und wir sind komplett untergegangen. Und bei uns ist kein Blatt auf dem Rücken liegen geblieben. Wir sind unverwundbar. Ja? Und das ist einfach der Sieg, in dem wir leben dürfen. Da. Genau. So. Ich bin jetzt nicht untergegangen. Danke. Ich werde auch nicht untergehen. Um das weiterzugeben, was wir in uns haben von Gott her und uns da leiden zu lassen, wem sollen wir das weitergeben? Brauchen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist quasi der Teil von der Gottheit, der bei uns ist. Und da treten wir einfach immer ein in eine immer tiefere Beziehung zu ihm. Es gibt so ein Bücher von Benny Hinn, Guten Morgen, Heiliger Geist, wo er das so beschreibt, dass er eben, wie er so mit dem Heiligen Geist zusammenlebt, mit ihm spricht, sagt eben als erstes am Guten Morgen, Heiliger Geist. Und so, je enger diese Beziehung wird zu ihm, desto besser können wir uns von ihm auch leiten lassen. Und manchmal gibt er uns Impulse und manchmal folgen wir diesen Impulsen dann auch nicht, weil der Verstand dazwischen kommt. Und dann ist es aber wichtig, nicht unter Verdammnis zu kommen, sondern zu sagen, Heiliger Geist, das tut mir jetzt leid, aber ich will weiter für dich verfügbar sein. Hilf mir, dass ich deinen Impulsen auch nachgehe. Hilf mir, dass ich das tue, was du mir sagst und nicht meinen Verstand dazwischen kommen lasse. Also dieses Gebet, Heiliger Geist, rede du zu mir, Heiliger Geist, führe mich, auch zu den Menschen. Heiliger Geist, übernimm mich, nicht nur beim Gemeindedienst, sondern übernimm mich in meiner Ehe, übernimm mich als Vater, übernimm mich als Arbeitskollege, als Chef, wie auch immer. Immer zum Heiligen Geist gehen. Heiliger Geist, übernimm mich jetzt. Genau. Und dann bringen wir Frucht. Weißt du, bei all diesen Predigten hatte ich immer so übernatürlich, supernatural, ja, übernatürlich. Weißt du, die Liebe, die ist nicht natürlich, die wir haben, sondern das ist eine übernatürliche Liebe, das ist die Agape, Liebe Gottes, ja. Dass wir vergeben können, verzeihen können, dass wir Menschen das Evangelium weitergeben können, wo wir Mut und Kühnheit brauchen, ja, auch zum Vergeben gehört Mut, ja, das ist übernatürlich. Und das hat der Tobi ja vorher auch gesagt. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind übernatürlich. Weißt du, und das könnte mich gerade, mich könnte es gerade verreißen. Und der Pastor Georg hat es ja am Sonntag gepredigt, dass wir das, was in der Zukunft ist, dass wir das herholen können. Weißt du, und das ist auch übernatürlich, supernatural, über dem Natürlichen. Nichts Natürliches, nichts Sichtbares, sondern übernatürlich. Weißt du, und das ist doch der Hammer, ja? Als Kinder Gottes, als Himmelsbürger haben wir Zugang zum Übernatürlichen und nicht zu irgendwas so schwammigem, esoterischem, so was nicht so gut ist, ja, was gar nicht gut ist, ja, sondern wir haben Zugang zum Reich Gottes. Der Himmel ist offen. Wir können das, was Gott hat, das können wir ins Sichtbare ziehen. Und ich glaube, das hat am Sonntag auch unseren Verstand wieder ein Stückchen mehr gesprengt, ja. Da wird uns doch noch mehr bewusst, was alles möglich ist durch unseren Herrn und Gott. Sag mal, supernatural. Natural. Übernatürlich. Übernatürlich. Weißt du, wir haben kein langweiliges, wie heißt es so schön in einer Übersetzung, kein langweiliges, grabbewachendes Leben, ja? Überleg mal, du stehst da vor deinem Grab und bewachst es. Und was machst du denn? Nix. Das ist so bewegungslos, ja? Aber wir sind in Bewegung, ja? Wir bewegen was durch unseren Herrn. Weißt du, wir haben alle Kraft, alles, was wir brauchen, steht uns zur Verfügung. Oh, weißt du, das ist was, was uns immer mehr und mehr bewusst sein sollte, ja? Wir sind nicht hilflos, wir sind keine kleinen Babys, sondern wir sind stark durch unseren Herrn und wir haben alles, was wir brauchen in uns. Weißt du, diese übernatürlichen Kräfte, sie sind in uns. Es ist die Kraft unseres Herrn Jesus Christus, der für uns den Sieg errungen hat vor über 2000 Jahren. Und jetzt wird Zeit, dass diese Welt den Sieg sieht, dass wir den Sieg in unserem Leben sehen von Umständen, Problemen, Krankheiten. Weißt du, es wird Zeit. Es wird Zeit. Wir sind nicht mehr diese duldsamen Christen, die sagen, ja, ich bin Christ, ja, Hilfe, verzeih mir, ja. Oh, ich bin Christ. Oh nein, weißt du, wir stehen auf. Wir stehen auf im Bewusstsein unserer Sohnschaft. Wir stehen auf, indem wir wissen, was Gott uns geschenkt hat. Wir stehen auf in unserem Bewusstsein als Himmelsbürger, dass wir nicht von dieser Welt sind. Weißt du, wir sind nicht Otto Normalverbraucher. Oh, Wir sind Himmelsbürger. Wir brauchen diese Kräfte der zukünftigen Welt. Und weißt du, was auch noch gut ist? Wir müssen das nicht mal aus unserer eigenen Kraft vollbringen. Und was noch besser ist, wir können es gar nicht. Weißt du, das macht die Sache einfach entspannt. Wir können es nicht aus uns vollbringen. Wir wissen, alles, was wir haben, was wir sind, ist durch unseren Herrn. Das heißt, ich sage es immer, Gott hat es uns einfach gemacht. Wir nehmen einfach von unserem Herrn. Wir leben aus Glauben. Weißt du, und selbst das ist übernatürlich, supernatural. Da gibt es doch diese Sendung mit Citros und die haben doch dann immer, wenn das anfängt, so, also ganz übernatürliche Musik. Ich kann es gar nicht nachmachen, aber weißt du, übernatürlich, du bist über dem Natürlichen, über dem. Weißt du, und wir leben im Reich Gottes. Und das Reich Gottes wird sichtbar, wenn Heilung geschieht, wenn sich Probleme lösen, wenn Menschen die Liebe kennenlernen, wenn wir verändert werden, wenn wir die Liebe Gottes erfahren. Das Reich Gottes wird sichtbar auf dieser Erde. Es ist nicht nur unsichtbar, sondern wir holen es herein, indem wir beten, indem wir sprechen, indem wir proklamieren, indem wir unseren Mund, sag mal Mund, benutzen. Sag mal benutzen. Weißt du, deshalb hat uns Gott einen Mund gegeben, dass wir sprechen, dass wir proklamieren, dass wir herrschen. Weil in diesem Übernatürlichen, diesem Supernatural, da ist auch übernatürliche Herrschaft aus dem Geist heraus drin. Herrschaft, Herrschaft, Herrschaftszeiten. Weißt du, Herrschaftszeiten. Du bist ein König unter dem König der Könige, eine Königin unter dem König der Könige. Und du nimmst dein Zepter und du regierst und du herrschst und du proklamierst und du sagst so, und jetzt ist es so in Jesu Namen. Krankheit weicht in Jesu Namen. Umstände weichen in Jesu Namen. Depression geht in Jesu Namen. Streit geht in Jesu Namen. Heilung kommt in Jesu Namen. Familien werden wiederhergestellt in Jesu Namen. Du ergreifst diesen Stab der Herrschaft. Du nimmst deine Autorität wahr, die dir Gott gegeben hat. Und du hast dieses Sprechen in neuen Sprachen bekommen. Das ist so ein Geschenk. Weißt du, das ist auch Kampf. Da sprichst du Shoro Baseo Sandore, Sendora Baseo Romandore, Shetore Sokora Baseo Shandore. Und du betest den perfekten Willen des Heiligen Geistes. Ich möchte dich ermutigen, greif zu diesen Waffen, die du bekommen hast. Irgendjemand hat es vorher gesagt, wir haben das Gebet, das glaubte Fabian. Weißt du, wir haben Waffen bekommen, wir sind nicht hilflos. Wir beten, wir proklamieren, wir sprechen, wir benutzen unseren Mund und wir glauben, wir leben aus Glauben. Die Liebe fließt durch uns und verändert die Welt. Weißt du, du bist ein übernatürlicher Weltveränderer. Kein normaler Weltveränderer, der alles versucht, aus eigener Kraft zu machen, sondern ein übernatürlicher Weltveränderer. Supernatural. Amen. So gut. So gut. So gut. Mich begeistert diese eine Bibelstelle, da meditiere ich schon die ganze Woche drüber. Achso, das ist fertig. Okay. Fast auf den Punkt. Die steht in 2. Mose 33, Vers 9. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zelts stehen. Und der Herr redete mit Gott. Heißt er, jedes Mal, wenn er sich entschied, ins Zelt zu gehen, kam die Wolkensäule runter. Ja, die Wolkensäule hat die Israeliten geführt bei Tag und Feuersäule, bei Nacht. Hast du dir schon mal überlegt, warum eine Wolkensäule? Wolke, wenn du in der Wolke bist, siehst du ja gar nichts mehr. Ne? Also ich habe gerne mein Navi dabei, weißt du, wenn du irgendwo hinfährst. Und ich musste jetzt das Navi wechseln, weil das war katastrophal. Das hat mich überall hingeführt, bloß nicht dahin, wo ich wollte. Ja, genau, das war sehr, sehr ärgerlich. Ja, ja genau, kennst auch, ne? Und als Christ sind wir manchmal auch so, ne? Wir haben die Bibel, ja, wir haben Predigen, wir haben den Heiligen Geist, alles Mögliche, ja. Aber irgendwie wollen wir das alles noch selber managen, weil wir es einfach besser wissen, Ja, weil du einfach, weil du guckst in der Bibel und du liest so und so funktioniert und jetzt weiß ich es und jetzt geht der Weg gerade voran und plötzlich wunderst du dich, dass du irgendwo in der Wildnis aufwachst, gell? Ja, aber diese Führung vom Heiligen Geist, die ist irgendwie übernatürlich, ja, es ist übernatürlich. Wolkensäule bei Tag, ja, wenn die Sonne scheint, überall Wolken, ja, und da führt Gott, ne, nachts die Feuersäule, wenn du hinterm Feuer herläufst, nachts siehst du auch nicht viel mehr als das Feuer, ja. Also du siehst keinen Weg, du siehst kein wo es hingehen soll, ja, und das Einzige, was dir hilft, ist einfach zu vertrauen. Einfach zu vertrauen, Gott zu vertrauen, einfach zu glauben, dass das ist, was er sagt, dass das ist, was Gott sagt. Ja, ich habe es vorhin gehört, wo der Günther heißt, gell, wo er gepredigt hat mit diesem Blatt da hinten. Ja, das hat dann schon wieder gerattert und alle haben überlegt, wo habe ich denn mein, alle weiß ich nicht, aber ein paar vielleicht, wo ist das Blatt bei mir, wo das Blut nicht hingekommen ist. Ja, ja, ja, ich sag dir, wenn du das glaubst, was im Wort steht, da gibt es überhaupt kein Blatt. Ja, da gibt es überhaupt keine Sache, wo dich der Teufel antasten kann. Ja, und wenn du glaubst, dass dich Gott führt, dann führt er dich. Und wenn du glaubst, dass jedes Mal, wenn du zu Gott gehst, sich die Wolkensäule runtersenkt und seine Gegenwart da ist, dann ist seine Gegenwart da. Ja, Jesus sagt an einer Stelle, Johannes der Täufer ist, ich glaube, so sinngemäß der größte Mensch, der auf Erden gelebt hat, ja, aber der kleinste im Himmel, sagt er, ja. Und wir sind aus dem himmlischen Bereich, wir sind eine neue Schöpfung, weißt du, wie viel mehr, wenn du gehst, ist da, als wo Mose war, weißt du, Mose war der alte Bund, ja. Er hat die Herrlichkeit erlebt, weil er begnadeter oder von Gott auserwählter Führer war für das Volk, ja. Aber wir haben den Heiligen Geist. Jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, ja, das zu glauben, was Gott sagt, ist die Herrlichkeit da. Ja, es ist einfach, Glaube ist eigentlich total easy. Einfacher geht's gar nicht, weißt du. Einfacher geht's gar nicht. Du musst nur dein Unglauben weg. Alles weggeben, ja, du musst dich einfach in diese Wolkensäule stellen, dass du gar nicht mehr siehst, was außenrum vor sich geht, ja, nicht mehr auf das Natürliche schauen, nur noch auf Gott schauen, ja, und dann ist der Glaube da. Du gehst einfach in den Glauben hinein, das ist wie ein Schalter, den du umlegst, ja, das ist gar nicht so kompliziert, das, ja, in den Glauben zu gehen, du legst einen Schalter da um und sagst, jetzt glaube ich das einfach mal. Du musst es auch nicht lange proklamieren, das ist jetzt die Wahrheit, weißt du, es ist auch eine Entscheidung, Glaube ist immer eine Entscheidung, ja, Glaube fällt ja nicht von oben auf die Birne runter, ja, und haut noch ein Loch ins Kopf. Weißt, Glaube ist eine Entscheidung, ja. Ich entscheide mich, ich lege mich fest, dem Wort zu glauben, ja, ja. Und wenn mir das zu übernatürlich erscheint, und das Wort ist immer übernatürlich, und alles, was da drin steht, ist übernatürlich. Ja, die Astrid hat es gesagt, das ist unser Leben, ja. Aber dann entscheide ich mich, dass ich das glauben will. Und ich sage, Herr, mach den Glauben in mir. Ich glaube, dass du das machst. Ich glaube, dass du machst, dass ich glaube, ja. Ja, und dann ist es da. Wir müssen doch selber nicht den Glauben produzieren. Er ist doch da. Gottes Glaube ist da. Ich muss nur hineingehen. Ja, hab den Glauben Gottes. Ich gehe einfach hinein. Ich gehe hinein und reiß die Dinge des Himmels an mich. Ich reiß es einfach runter. Ich reiß es runter, die goldenen Straßen, ja. Ich reiß es runter, die Heilung. Ich reiß es runter, ja, dass ich gerecht bin. Ich reiß es runter, dass Gott mich benutzt. Ich reiß es runter, ja, dass ich gesalbt bin, Kranke zu heilen, ja. Ich reiß es runter, dass ich gesalbt bin, Tote aufzuwecken. Ich reiß es runter, ja. Ich reiß es runter, dass meine roten Zahlen auf dem Konto so derartig schwarz werden, also ins Positive gehen oder grün werden oder welche Farbe du hast. Auf alle Fälle ein riesiges Plus davor, ja. Ein riesiges Plus und dann 6 oder 12 oder 18 Stellen und dann das Komma. Ja, so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, wie dein Glaube ist. Vielleicht reicht es nur für 5 Stellen, ja. 5 Stellen schon viel oder 6 Stellen vorm Komma. 6 Stellen vorm Komma. 7 Stellen, 7 Stellen, 7 Stimmen. Okay, so weit reicht mein Glaube. Ja, 7 Stellen vorm Komma. Völlig egal, ja. Du reißt das runter, weißt du, und es gibt Mächte in dieser Welt, ja, die machen dir Gott madig, weißt du, die machen dir Gott madig. Ja, jetzt ist es schon wieder nicht passiert, ja, ich habe gebetet, ja, und manchmal frage ich mich, warum passiert das nicht, wenn ich bete? Und ich habe es bei mir auch festgestellt, wir beten manchmal einfach nicht richtig. Wir beten einfach den Mangel, ja. Ach Herr, mach doch, ja. Oh, mach doch, dass ich das bitte sehe, ja. Oder mach doch, dass ist leicht, ja. Sprich, ja, Jesus sagt, sprich, heil die Kranken, sagt Jesus, heilt, ja, sprecht's einfach und glaubt, dass geschieht, was du sagst, ja, ja, der Glaube ist eine Sache, der, ja, Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Weißt du, wenn du die Dinge siehst, ja, ist es gar kein Glaube mehr. Weißt du, und die Leute kommen und sagen, ich habe so oft gebetet und ich habe es nicht gesehen. Natürlich hast du es nicht gesehen, weil es eine Sache ist, die du nicht siehst, sondern du siehst es im unsichtbaren Bereich. Natürlich siehst du es nicht, aber du klammerst dich dran und lässt es nicht mehr los, bis es da ist. Ja, ja, ja. Und dann kommst du in die Verdammnis, wenn es nicht im ersten Tag klappt, dann klappt es halt am zweiten Tag, ja. Oder wenn der erste stirbt, für den du gebetet hast, ja, vielleicht überlebt mal einer, ja, und dann gehst du da drauf, ja, und sagst, das ist es jetzt gehe ich da durch, ja. Ich steige einfach, weißt du, wir müssen kühner werden, ja. Josua, ich habe meinen Sohn Josua getan, weil das war damals Offenbarung. Josua, der hatte einen anderen Geist, ja, hatte den Geist der Kühnheit, ja, den Geist der Kühnheit, ja, der hat gesagt, klar waren da die Riesen in diesem Land, aber wir haben auch die Früchte gesehen, diese gewaltige Traube, hast du dir das mal vorgestellt, eine Weintraube, also so ein Ding, wo Weinbeeren dranhängen, ja, die zwei Männer schleppen mussten, ja, was für ein Land, was ist das für eine Verheißung, ja, das ist unser Land, ja, wo Milch und Honig fließt und wo der Heilige Geist gegenwärtig ist, ja, wir können doch nichts tun, aus unserer Kraft, wir gehen in den Geist, wir gehen in die Wolkensäule hinein, mitten hinein, weil das ist unser Lebensraum und da lassen wir es, da sprechen wir, weißt du, du sprichst aus der Wolke heraus die Dinge in das Sichtbare, du sprichst von oben, wir nehmen die Position oben ein, ja, du kannst nicht von unten Dinge beten, die oben passieren sollen, das ist ja widersinnig. Du musst nach oben gehen. Ja? Du setzt dich zur Rechten Gottes mit Jesus zusammen und sprichst die Sachen, die Jesus auf dem Herzen hat. Und es passiert eins nach dem anderen. Du schlägst die Fehler, du schlägst die Pflöcke fest ein und es ist da, weißt du. Aber oben, es passiert oben. Das ist unser himmlischer Bereich. Das ist da, wo wir uns wohlfühlen, weißt du. Wenn die Herrlichkeit da ist im Lobpreis, ja, wie heute auch wieder oder am Sonntag oder jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, das ist, weißt du, gewöhn dich an diese Gegenwart Gottes, das ist unsere Natur ist nicht das Draußen und das Durcheinander und keiner weiß, was richtig ist, und wenn du selber eine Weile da gehst, weißt du auch nicht mehr, was richtig ist, das ist alles völlig konfus, wir gehen einfach in den himmlischen Bereich, ja, und da wird's klar, ja, in der Wolke wird's klar, in der Kraft wird's klar, im Heiligen Geist wird es klar. Da können wir die Wunder holen und runterreißen. Ja? Das sind die Gewalttätigen, die sie aus dem Himmel holen. Ja? Die überzeugt sind, ja? Die glauben, dass Gott sie gerecht gemacht hat. Die glauben, gerecht gemacht hat. Die glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist. Die glauben, dass jede Verheißung für dich und mich gegeben sind. Ja? Ja? Der Pastor hat es erzählt, wie es war, glaube ich, am Sonntag mit der Hütte Davids, wie David die Sache aus der zukünftigen Welt geholt hat, ja. Ja, wir holen die Sachen aus der zukünftigen Welt, ja, aus der Zukunft, ja, die Dinge, die da sind, ja. Ja, wenn diese Bibelstelle, Jesaja 53, 5, ja, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden, da rätseln die Leute darum, wieso geworden, wieso spricht der, als ob es schon passiert ist, das ist Sache, das begreift dein Verstand nicht, ich bin doch noch krank, da tut's doch noch weh, ja, da fehlt doch noch der Arm oder so, ja. Muss immer übertreiben, ich weiß nicht. Auch nicht schlimm. Ja, aber du kannst doch nicht, im Natürlichen geht's halt nicht. Du musst dich entscheiden, in die Wolke zu gehen. Und da hast du die Verheißung, ja. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, ist die Wolke da. Ja, ist die Herrlichkeit da. Und wenn die Herrlichkeit da ist, dann ist auch alles möglich. Und wenn die Herrlichkeit da ist, dann glaubst sogar du, dass alles möglich ist. Und wenn die Herrlichkeit da ist, so glaubst sogar du, dass wenn du sprichst, dass es passiert. Ja, ja, ja. Könnt ihr sehen? Könnt ihr sehen? Wir gehen da hinein. Jeder Einzelne. Ob du ein Jahr bist oder 112, ja, Jahre alt bist, du gehst da hinein, ja. Und wir plündern den Himmel, ja, wir holen die Sachen, die Gott gesagt hat, auf die Erde, ja. Und wenn die Herzen verhärtet sind, ja, dann sprechen wir da auch hinein, ja, dass da dein Lebensfluss kommt, ja, dass sich Menschen verändern, dass Menschen die Liebe durch die Liebe angezogen werden. Weißt du, sie kommen doch hierher, weil sie merken, dass das Glaube da ist, ja, weil sie merken, dass die Wolke da ist, ja, weil sie merken, dass der Herr da ist, weil sie merken, dass der Heilige Geist da ist, weil Freiheit da ist. Heißt, du kommst im Lobpreis und ist Freiheit da. Wenn die Moni loslegt in die Sprachen, da bin ich schon ganz weg, ja. Ja, aber egal, wer da Lobpreis macht, du bist sofort versetzt an die himmlische Orte, ja. Und da ist unser Zuhause. Und von dort aus regieren wir. Und von dort aus holen wir die Sachen aus der zukünftigen Welt ins Jetzt. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.